Erster Gott wird Jakob helfen und Israel wieder wählen. Er bringt sie zurück in ihr Land. Fremde Leute kommen zu ihnen. Sie werden Teil von Jakobs Familie. Zweiter Völker brachten Israel weg. Aber Israel wird diese Völker im Land Gottes zu Sklaven machen. Sie werden die fangen, die sie gefangen haben. Dritter Gott wird dir Ruhe geben. Du wirst keine Schmerzen und Sorgen mehr haben. Du wirst nicht mehr hart arbeiten müssen. Vierter, du wirst ein Lied über den König von Babel singen. Du wirst sagen, der Unterdrücker ist tot. Die schlechte Behandlung ist vorbei. Fünfter Gott hat die Macht der Bösen gebrochen. Er hat die Macht des schlechten Herrschers gebrochen. Sechster, der König schlug viele Völker immer wieder. Er war sehr wütend. Er beherrschte die Völker hart. Siebter, die ganze Welt hat jetzt Ruhe. Die Menschen freuen sich sehr. Achter, sogar die Bäume freuen sich über dein Ende. Die Zedern vom Libanon sagen, niemand kommt mehr, um uns zu fällen. Neunter, die Totenwelt ist wegen dir in Aufruhr. Sie weckt alle toten Anführer der Erde. Alle Könige der Völker stehen von ihren Thronen auf. Zehnter, sie alle sagen zu dir, du bist auch schwach geworden wie wir. Du bist jetzt wie wir. Elfter, dein Stolz ist in die Totenwelt gefallen. Die Musik deiner Harfen ist auch weg. Würmer sind deine Decke. Zwölfter, du bist vom Himmel gefallen, du heller Morgenstern. Du wurdest zu Boden geworfen. Du hast viele Völker besiegt. Dreizehnter, du dachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen. Ich will meinen Thron über Gottes Sternen haben. Ich will auf dem Berg der Götter im Norden sitzen. Vierzehnter, ich will über die Wolken steigen. Ich will sein wie der höchste Gott. Fünfzehnter, aber du wirst in die Totenwelt fallen. Du wirst in die tiefste Grube fallen. Sechzehnte, Leute sehen dich an und denken nach. Ist das der Mann, der die Erde zittern ließ? Der Mann, der Königreiche zerstörte? Siebzehnter, er machte die Welt zu einer Wüste. Er zerstörte die Städte. Er ließ seine Gefangenen nicht nach Hause gehen. Achtzehnter, alle anderen Könige der Völker liegen ehrenvoll in ihren Gräbern. Neunzehnter, aber du liegst weit weg von deinem Grab. Du bist wie ein Ast, den niemand will. Tote Menschen liegen um dich herum. Du bist wie ein toter Körper, auf den man tritt. Zwanzigster, du wirst nicht bei den anderen Toten sein. Du hast dein Land zerstört und dein Volk getötet. Man soll die Familie der Bösen nie wieder nennen. 21. tötet seine Söhne wegen der schlechten Taten ihrer Väter. Sie sollen nicht groß werden und die Erde erobern. 22. Gott, der Herr, sagt, ich werde gegen sie kämpfen. Ich werde alle aus Babel auslöschen. Niemand soll übrig bleiben. 23. Ich mache Babel zu einem Ort für Vögel. Es wird ein Sumpf sein. Ich werde es wegfegen, als ob es nie da war. Das sagt Gott, der Herr. 24. Gott, der Herr, hat geschworen, was ich denke, das wird passieren. Was ich plane, das wird geschehen. 25. Ich werde Assur in meinem Land zerstören. Ich werde sie auf meinen Bergen zertreten. Dann ist ihre Last von Israel weg. 26. Das ist Gottes Plan für die ganze Welt. Gott wird alle Völker bestrafen. 27. Wenn Gott, der Herr, etwas plant, kann es niemand ändern. Wenn er seine Hand ausstreckt, kann ihn niemand aufhalten. 28. Dies ist eine Botschaft im Jahr, als König Ahas starb. 29. Freue dich nicht, Land der Philister. Der Stock, der dich schlug, ist zerbrochen. Aber aus der Schlange kommt eine giftigere Schlange. Ihr Kind wird ein fliegender Drache sein. 30. Die Armen werden sicher weiden und schlafen. Aber ich werde deine Wurzel durch Hunger töten. Ich werde die übrig gebliebenen töten. 31. Weine, Tor. Schreie, Stadt. Zittere, Land der Philister. Rauch kommt aus dem Norden. Niemand bleibt von seinen Soldaten übrig. 32. Was soll man den Boten der anderen Völker sagen? Gott hat Zion gebaut. Dort finden die armen Menschen seines Volkes Schutz.